Von allen Göttinnengestalten der Mythologie alter Völker ist Lilith eine der faszinierendsten. Sie hat sich als einzige bis in unsere Zeit erhalten, im jüdischen Volksglauben und in der Literatur, paradoxerweise gerade weil sie sich von ihren Ursprüngen am weitesten entfernt hat. Sie ist uns überliefert als das gefährliche, männermordende Ungeheuer, schön, verführerisch und böse, das durch die Literatur des 19. Jahrhunderts raschelt wie eine Schlange durch dürres Laub. Sie ist der blutsaugende Vampir, der Nachtmahr, die Dämonin einer entfesselten Sexualität, die Männer nächtens überfällt und sie bis auf den heutigen Tag in ihren Träumen verfolgt. Der Schweizer Psychologe Sigmund Hurwitz begegnet ihr in der Traumerzählung eines Klienten und nimmt diese zunächst schwer deutbare Erscheinung zum Anlass, sich jahrelang mit dem Archetyp der Lilith zu beschäftigen und durch die verschiedenen Überlieferungen bis an ihren Ursprung zurückzuverfolgen. Sein 1980 erschienenes Buch »Lilith, die erste Eva, eine Studie über dunkle Aspekte des Weiblichen« ist eine der wichtigsten Materialsammlungen zum Mythos Lilith. Der Autor betont ihren furchterregenden, nefasten Charakter, wie sie zunächst auch dem Träumer erschien, als ein Tremendum, ein verderbenbringendes Urweib. Aus dem kollektiven Unbewussten geht sie als Archetyp im jungschen Sinne in die Psyche des Träumers ein, als Ausdruck eines seelischen Zwiespalts. Erst nachträglich verbindet der Träumer die Traumerscheinung mit Lilith, ohne zu wissen, welche Rolle sie im jüdischen Dämonenglauben spielt. Im Unbewussten lebt der Mythos fort als Spiegel der Seelenprobleme des modernen Menschen, in diesem Fall des modernen Mannes. Sein ganzes gespaltenes Verhältnis zum Weiblichen kommt im Mythos der Lilith zum Ausdruck.